Ich wollte nur erst noch fragen, ob ihr denn die Kanister mit dem Benzin auch organisiert habt. Weil ich dachte, wir üben das schon mal so ohne allgemeines Zirkulationsmittel. Dann bräuchte ich einen Reifen, bräuchte ich vielleicht auch einen neuen. Vielleicht könnt ihr da mal im Computer gucken, das zu organisieren. Ja. Also mit den direkten Beziehungen, manchmal sind wir die auch zuwider. So zu okay, lassen wir die Ironie. Als ich meiner Frau gesagt habe, dass ich heute über rechtliche Probleme einer Übergangsgesellschaft referieren soll, fing sie laut an zu lachen und fragte: Übergang, wohin denn? In jüngster Zeit gab es allerdings einige Übergangsgesellschaften, aber nicht weg, sondern hin zum Kapitalismus. Lassen wir mal offen, woher sie kamen. Ich meine die ehemaligen Sowjet- und Volksrepubliken Osteuropas. Nach dem Putsch Jelzins gegen Gorbatschow haben diese Gesellschaften einen radikalen Umbau erlebt, in dessen Kontext auch das Rechtssystem radikal verändert wurde. Vorbild für viele Transformationen des Rechts im Osten war die bundesdeutsche Rechtsordnung. Offenbar wähnte man sich damit für den realen Kapitalismus gewappnet. Eine Transformation haben aber auch die Gesellschaften der kapitalistischen Metropolen durchgemacht. Der organisierte oder fordistische Kapitalismus wurde in einen neoliberalen oder finanzmarktgetriebenen Kapitalismus transformiert. Das war eine passive Revolution, wie Gramsci das nennen würde. Das ging nicht ohne Änderungen des Rechts, und es ging vor allem durch Änderungen des Rechts. Wesentliches Mittel war die Transformation des Binnenmarktrechts der EU mit dem Maastricht-Vertrag. Hier werden Unterschiede deutlich. Die Sowjetgesellschaften machten Tabula rasa und übernahmen dann die Rechtsordnung des gelobten Westens. Das ging innerhalb weniger Jahre. Dagegen brauchte der neoliberale Umbau beinahe 30 Jahre. Gedreht wurde an vielen kleinen Stellschräubchen, bis das Bild stimmte. Diskutiert man über Recht im Kontext der Aufhebung des Kapitalismus, gibt es berühmte Vorbilder, die die Diskussion bis in die Gegenwart bestimmen. Man könnte mit Blick auf die Rolle des Rechts in einer postkapitalistischen Gesellschaft beispielsweise aus Kautsky gegen Lenin antreten lassen. Lassen wir Letzteren zu Wort kommen, um die Differenz deutlich zu machen. In Kautskys Broschüre »Die soziale Revolution« schreibt Lenin, ist überall von der Eroberung der Staatsgewalt die Rede, weiter nichts. Das heißt, es ist eine solche Formulierung gewählt, die den Opportunisten entgegenkommt, da sie die Eroberung der Macht ohne eine Zerstörung der Staatsmaschinerie zulässt. Allerdings will Lenin die Staatsmaschine anschließend wieder aufbauen, eben als Organisationsform des Proletariats. Da lässt sich eine weitere Kontroverse zwischen Paschukanis und Bloch aufmachen, die spezifischer auf das Recht zugeschnitten ist. Bloch, 1885 geboren und damit 7 Jahre vor Paschukanis, überlebte diesen um Jahrzehnte, weil letzterer ein Opfer des stalinistischen Terrors wurde. Die theoretische Position von Paschukanis war mit dem Anliegen, den Sozialismus in einem Land aufzubauen, mit sozialistischem Recht unvereinbar. Er argumentierte in unzulässiger Weise gekürzt so: Weil das Recht funktional aus den Bedürfnissen des Warentausches entstanden sei und funktional auf diesen abgestimmt sei, verschwinde es auch mit dem Warentausch. Das Recht sei auf die kapitalistische Ökonomie der Warenproduktion ausgelegt. Wo diese überwunden werde, sterbe auch das Recht. Paschukanis schreibt: Den Übergang zum entwickelten Kommunismus stellte sich Marx folglich nicht als einen Übergang zu neuen Rechtsformen vor, sondern als ein Absterben der juristischen Form als solcher, als eine Befreiung von diesem Erbe der bürgerlichen Epoche. Es geht ihm nicht um einen bestimmten Inhalt des Rechts, sondern um die Form an sich. Die Rechtsform erledigt sich mit dem Warentausch, der eben Regeln braucht, damit nicht Raub statt Äquivalententausch auf dem Markt stattfindet. Bloch hält dagegen. Die sozialistische Bewegung müsse das absolute Naturrecht beerben, das schon immer Verhältnisse konstruierte, die eine neue, bessere, freie und gleiche Gesellschaft vorscheinen ließen. Bloch propagiert die dialektische Aufhebung des emanzipatorischen Teils der Menschenrechte und des Naturrechts in postkapitalistischen Gesellschaften. Er zitiert aus Marx' Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, die mit dem Aufruf endet, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen sei. Das kommunistische Naturrecht, was hatte ich jetzt schon? Das kommunistische Naturrecht konstruiert Bloch so: Der Grundsatz, jeder produziert nach seinen Fähigkeiten, jeder konsumiert nach seinen Bedürfnissen, er enthält nicht den leisesten Anklang an das Suum Cuique. Das Inventar des bisherigen Naturrechts wird also bei sich annähernder, klassenloser Gesellschaft nicht im selben Sinne museal wie das positive Recht. Es enthält noch auf lange Menetekel und nützliche Instrumente, wenn auch als tüchtig ummontierte. Die Konsequenzen der Position dürfen deutlich sein. Auf der einen Seite steht das Schleifen, die Zerstörung nicht nur des bürgerlichen Rechts, sondern des Rechts überhaupt auf der Tagesordnung. Auf der anderen, der Bloch'schen Seite, wird die Beerbung zu einer Aufhebung, nämlich einer dialektisch verstandenen Negation des bürgerlichen Rechts. Behalten wir das einen Moment im Gedächtnis. Das hinter der strategischen Folgerung stehende Axiom ist klar. Das Recht ist, fast hätte ich gesagt, seinem Wesen nach kapitalistisches Recht. Die Rechtsform, wie die Staatsform, so die These, ist ihrerseits durch die Gesellschaftsform strukturiert. Die Rechtsform ist ein Strukturelement der sozialen Form kapitalistische Gesellschaft, das heißt nicht ohne diese zu denken. Ebenso ist dann die Staatsform eine kapitalistische Form. Die Formbestimmung durch die Gesellschaft in ihrer Totalität schlage durch auf den Inhalt, die Funktion und die Handlungsoptionen des Staates und der handelnden Personen im Staat und im Grunde auch der Gesellschaft. Und es wird gefolgert, der Staat der bestehenden Gesellschaft ist also aus strukturellen Gründen kapitalistisch und nicht allein deshalb, weil er direkten Einflüssen des Kapitals unterworfen ist. Der Klassencharakter des Staates resultiert, schreibt Hirsch, daher nicht aus den Intentionen handelnder Akteure, sondern liegt schon in seiner Form begründet, als verselbstständigte, äußerlich auf den Akkumulationsprozess des Kapitals bezogene und von dessen Widersprüchen geprägte Institutionalisierung der physischen Zwangsgewalt. Jetzt wisst ihr, warum ich das abgedruckt habe, kann man kaum verstehen, wenn man es nur hört, ne? An die These der Formbestimmung von Staat und Recht durch die kapitalistische Gesellschaft lassen sich historische Zweifel anbringen. Staat und Recht sind beide älter. Wenn man sie Gesellschaftsformen zuordnen will, müsste man das Recht als Form einer warentauschenden Gesellschaft qualifizieren. Nur der Warentausch ist wie das Recht keine Erfindung des Kapitalismus, sondern im Okzident mindestens seit der Antike geläufig und verbreitet. Und ich sag mal, die großen Tonfabriken in Rom oder die Steinbrüche in Rom, in denen Marmor produziert wurde, sind nicht im Wesentlichen für die eigenen Bedürfnisse aufgebaut worden und der Rest wurde getauscht, sondern es waren Waren, die da produziert wurden, schon an Verein, bloß eben nicht mit Arbeitskraft als Warenform, sondern mit Sklaven zum Teil. Auch natürlich die Malereien oder die Mosaikhandwerker, die Freier Athener waren oder freie Römer waren, haben ja nicht gearbeitet und dann die Mosaike verkauft, die sie selber nicht brauchten, sondern sie haben Dienstleistungen erbracht, ganz normale Ware. Also Recht ist viel, und dann natürlich das römische Recht ist sozusagen die Urform unseres bürgerlichen Gesetzbuches. Als sie das gebaut haben, 1900, haben sie erstmal geguckt, was hat Justinian so aufgeschrieben. Damit kann man das sozusagen dann empirisch auch handfest machen. Also Recht ist älter, den Staat müsste man mit Engels frühen arbeitsteiligen Gesellschaften zuordnen. Ein Teil der Gesellschaft befreit sich selbst aus der unmittelbaren Produktion, lässt also für sich arbeiten und muss nun sehen, dass die Aneignungsrechte und mit ihnen der Unterhalt gesichert sind. Typische Kandidaten, die sehr früh für sich arbeiten ließen, waren Kriegsfürsten und Priester. Aber argumentieren wir an dieser Stelle mal ganz juristisch. Unterstellen wir die Formbestimmung des Rechts durch den Kapitalismus als wahr. Nehmen wir also an, die Aussagen der Formanalyse treffen zu. Was folgt dann? Zunächst mal nichts. Weil mit der Formbestimmung keine Aussage über den normativen Wert oder Unwert getroffen wurde. Wieso denn das, werden jetzt einige fragen. Wenn das Recht kapitalistische Form ist, folgt doch die normative Bewertung zwingend, weg damit. Aber erfreulicherweise lautet der Titel des Kongresses ja Aufhebung des Kapitalismus, jedenfalls irgendwo im Untertitel steht es mindestens. Und Aufhebung ist eben nicht nur Zerstörung, wie man im Grundkurs Einführung in die dialektische Methode lernt, sondern eben auch Bewahrung und auf eine höhere Stufe heben. Die Negation der Negation ist nicht die Rückkehr zu den Zuständen vor der Negation, sondern die Überwindung beider Zustände im Sinne eines Fortschritts. Die kapitalistisch entwickelten Produktivkräfte bilden die Basis für die Aufhebung dieser Vergesellschaftungsform. Im Schoße der alten Gesellschaften entwickeln sich Keime der neuen. Das hatten wir eben schon gehört. Eindeutig formuliert Marx im Kapital: Es ist eine der zivilisatorischen Seiten des Kapitals, dass es diese Mehrarbeit in einer Weise unter Bedingungen erzwingt, die der Entwicklung der Produktivkräfte, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Schöpfung der Elemente für eine höhere Neubildung vorteilhafter sind als unter den früheren Formen der Sklaverei, Leibeigenschaft und so weiter. Es führt zu einerseits eine Stufe herbei, wo der Zwang und die Monopolisierung der gesellschaftlichen Entwicklung durch einen Teil der Gesellschaft auf Kosten der anderen wegfällt. Andererseits schafft sie die materiellen Mittel und den Keim zu Verhältnissen, da ist ja der Keim, die in einer höheren Form der Gesellschaft erlauben, diese Mehrarbeit zu verbinden mit einer größeren Beschränkung der materiellen Arbeit überhaupt gewidmeten Zeit. Marx geht von der zivilisatorischen Seite des Kapitals aus. Die kapitalistisch entwickelte Technik bildet die Basis für die postkapitalistische Gesellschaft. Diese Grundaussage ist in den 1970er Jahren im Streit um die Atomkraft intensiv diskutiert worden. Handelt es sich dabei um eine Technik, die insgesamt auch der kapitalistischen Form entspringt? Das Argument hatte im Spannungsfeld des Ost-West-Konfliktes unterschiedliche Dimensionen. Das Beispiel kann aber zeigen, dass man in Widersprüchen und Ambivalenzen denken muss. Das eine ist materielle Voraussetzung für eine Gesellschaft, eine freie Gesellschaft. Das andere ist für eben diese verheerend. Aber wenn schon der ökonomischen Basis zivilisatorische Effekte zugeschrieben werden, könnte es doch sein, dass sich im Überbau, also im Recht und der Rechtsform, solche erst recht finden. Die bürgerliche Gesellschaft, das ist übrigens ein Gedanke, den sollte man hier bei der ganzen Diskussion noch mal einmal kurz ventilieren lassen. Die bürgerliche Gesellschaft produziert spezifische Widersprüche und eben in Widersprüchen sind auch Form und Inhalt des Rechts zu denken. Einige der möglichen Ambivalenzen des Rechts werde ich versuchen aufzuzeigen. Schon in der frühen Schrift zur Judenfrage hat Marx die Ambivalenz der Menschenrechte herausgestellt. Sie sind einerseits politisches Staatsbürgerrecht und andererseits bürgerliches Recht, die droit des citoyens und die droit des bourgeois. Letztere sind die Rechte der Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt des egoistischen Menschen, des vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennten Menschen. Die Religionsfreiheit diskutiert Marx in zur Judenfrage als das zentrale Beispiel für ein solches Menschenrecht. Zentral ist natürlich die Eigentumsfreiheit, gleichsam der Kernbestand der bürgerlichen Rechte, der einen gleichsam naturrechtlichen Status erlangt hat. Für die Bedeutung des Eigentumsrechts liefert der Vereinigungsprozess von BRD und DDR ein anschauliches Beispiel. Die Enteignung von Grundeigentum wurde grundsätzlich für Unrecht erklärt. Nicht dagegen Eheschließungen, Führerscheine und alles andere möglichen Verwaltungsakte des Staates. Aus der bürgerlichen Perspektive steht das Eigentum gleichsam vor dem Staat. Es hat gleichsam den Status von Naturrecht, das über staatlichen Recht steht, sodass es zum Zweck des Staates wird. Das Eigentumsrecht ist als Ausschlussrecht gegen andere konzipiert, das heißt als Recht des Eigentümers mit seinem Eigentum zu verfahren, wie es ihm beliebt und andere von ihm auszuschließen. Das gilt auch für andere Menschenrechte. Bis heute ist eines der Grundprinzipien der Grundrechte die allgemeine Handlungsfreiheit, haben wir eben gehört, Artikel 2. Marx kritisiert deren negativen, isolationistischen Charakter. Das zentrale Rechtsprinzip der allgemeinen Handlungsfreiheit sei, das steht noch woanders, alles zu tun und zu treiben, was keinem anderen schadet. Das ist nicht die Freiheit des vergesellschafteten Menschen, des Menschen als Gattungswesen, sondern des Menschen als isolierter und zurückgezogener Monade. Und selbstverständlich gehört der Schutz der Ehe zu den klassischen bürgerlichen Rechten, So reibt man sich verwundert die Augen, wenn heute Homosexuelle heiraten wollen, statt die Ehe abzuschaffen. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Die andere Seite. Die politischen oder staatsbürgerlichen Rechte garantieren die Möglichkeit, am politischen Geschehen teilzuhaben, sind Voraussetzung des Aktivbürgers und der Wahrnehmung demokratischer Partizipation. In der Linken spricht man deshalb auch gerne von demokratischen Rechten. Dazu gehört für Marx vor allem die Pressefreiheit. Heute verteidigt die Linke eher den staatlichen Rundfunk gegen Berlusconis, gegen die Berlusconis dieser Welt, damit aber auch wieder die Pressefreiheit. Zu den staatsbürgerlichen Rechten gehört die heute im Grundgesetz verankerte Meinungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und Koalitionsfreiheit einschließlich des Streikrechts. Marx und Engels kritisieren diese Rechte in späteren Schriften keineswegs als bürgerlich strukturierte Veranstaltung. Sie kritisieren allenfalls, dass sie nicht weit genug gehen und mit willfährigen Beschränkungen versehen sind. Sie kritisieren, dass die bürgerliche Gesellschaft ihre eigenen Versprechungen, die in den Menschenrechten formuliert wurden, nicht einlöst und verteidigen die Staatsbürgerrechte gegen die Missachtung in der repressiven Praxis. Sie fordern das Recht auf Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter zusammen mit dem allgemeinen Wahlrecht, um die Bedingungen des politischen Kampfes für die Arbeiterbewegung zu verbessern. Und sie wissen, dass es genau diese Freiheiten sind, die der bürgerlichen Gesellschaft gefährlich werden können. So schreibt Engels, und jetzt kommt das Zitat, die Bourgeoisie kann ihre politische Herrschaft nicht erkämpfen, diese politische Herrschaft nicht in einer Verfassung und in Gesetzen ausdrücken, ohne gleichzeitig dem Proletariat Waffen in die Hand zu geben. Konsequenterweise muss sie also das allgemeine direkte Wahlrecht, Pressvereins- und Versammlungsfreiheit, so viel übrigens da, wir müssen ja nicht immer alle wählen gehen, und Aufhebung aller Ausnahmegesetze gegen einzelne Klassen der Bevölkerung verlangen. Das ist aber auch alles, was das Proletariat von ihr zu verlangen braucht. Auf der Tagesordnung der Arbeiterbewegung stehen seit dem 19. Jahrhundert selbstverständlich Schutzrechte für die arbeitenden Klassen, etwa die 8-Stunden-Regel. So alt wie diese Forderung ist, so schlecht steht es da um den 8-Stunden-Tag wieder im neoliberalen Kapitalismus. Im Blick ist hier nicht die Rechtsform, sondern die Ambivalenz des Inhalts. Wolfgang Abendroth hat wegen dieser dieses ambivalenten Inhalts des Rechts insbesondere die Verfassung als Klassenkompromiss charakterisiert. Poulantzas hat die später zu der Pointe gefasst, der Staat ist zu begreifen als die materielle Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen, das sich im Staat immer in spezifischer Form ausdrückt. Individuelle Rechte, die Menschenrechte, verschaffen dem Individuum nur dann Schutz, wenn sie auch durchsetzbar sind, und zwar gegenüber dem Staat. Das geschieht im Wesentlichen in der Form, dass der Bürger mit der Behauptung ein Gericht anrufen kann, ihm sei in seinem Recht verletzt zu sein. Die Gewährleistung der Rechte gegen den Staat ist durch zähes Ringen gegen obrigkeitsstaatliche Vorstellungen erkämpft worden. Die Ambivalenz der Gewährleistung von Rechten besteht nun nicht darin, dass die Staatsgewalt sich gelegentlich rechtswidrig über diese garantierten Rechte hinwegsetzt, wie man seit Jahren anschaulich in Guantanamo beobachten kann. Die Ambivalenz besteht darin, dass über das rechtlich ausgestaltete Verfahren berechtigter Protest kanalisiert, kleingearbeitet und am Ende absorbiert wird. Das meinte Niklas Luhmann mit seinem berühmten Legitimation durch Verfahren. Luhmann schreibt, es scheint mithin, dass eine Legitimation durch Verfahren nicht darin besteht, wie es fälschlicherweise immer kolportiert und verstanden wird, den Betroffenen innerlich zu binden, sondern darin, ihn als Problemquelle zu isolieren und die Sozialordnung von seiner Zustimmung oder Ablehnung unabhängig zu stellen. Das Verfahren schafft Legitimität, die eigentlich nicht da ist, indem es den Widerstand von der Gesellschaft isoliert und potenziell ins Unrecht setzt, weil das Recht dagegen ihn ist, was im rechtsstaatlichen Verfahren festgestellt wurde. Das rechtlich strukturierte Verfahren delegitimiert das Widerständige und schafft ihm überhaupt erst die Möglichkeit, sich auszudrücken. Die typische Form des bürgerlichen Rechts ist das allgemeine, aber bestimmte Gesetz. Das, was man Rechtsstaat nennt, basiert auf dieser Form. Allgemeinheit meint, dass es für alle Bürger einschließlich den Gesetzgebern gilt. Es gilt ohne Ansehen der Person. Unbestimmte Fälle werden in bestimmter, nämlich in der vom Gesetz normierten Weise behandelt. Weil das Gesetz für unbestimmte Fälle gilt, muss es individualisiert und konkretisiert werden. Das heißt, es braucht ein ausführendes Organ, die Exekutive, die dann vom Gesetzgeber getrennt ist. Schließlich muss die Exekutive überwacht werden, was die Gerichte übernehmen. So ist in der Form des allgemeinen Gesetzes die Gewaltenteilung und damit eine Dekonzentration der staatlichen Gewalt angelegt. So ließe sich die Strukturierung des Inhalts durch die Form plausibel machen. Das allgemeine Gesetz ist in der Tat rückbezogen auf eine warenproduzierende Gesellschaft, in der jeder Warenbesitzer als gleichberechtigter Teilnehmer des Marktgeschehens anerkannt wird. Der Äquivalententausch des Marktes funktioniert nur, wenn nicht Privilegien, Gewalt oder Machtstellung das Tauschgeschehen beeinflussen. Der Warenbesitzer wird in dieser Funktion als frei und gleich vorausgesetzt. Die andere Seite. Freiheit und Gleichheit braucht es nur auf dem intelligiblen Markt. Der Verkäufer seiner Arbeitskraft befindet sich auch schon auf dem Markt in einer strukturell ungleichen Situation. Und hat er seine Ware verkauft, sich also als Arbeiter verdingt, ist es um die Freiheit und Gleichheit schlecht bestellt. Er ist gegenüber dem Käufer seiner Arbeitskraft nach geltendem Arbeitsrecht weisungsgebunden, also unfrei. Es herrscht die Despotie der Fabrik. Marx war sich über die Ambivalenz im Klaren und bemerkt ironisch, das kennen vielleicht viele, die Sphäre der Zirkulation oder des Warentausches innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, war in der Tat ein wahres Eden der angeborenen Menschenrechte. Was alleine hier herrscht, ist Freiheit gleich an Eigentum und Bentham. Freiheit, denn Käufer und Verkäufer einer Ware, zum Beispiel der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen bestimmt. Sie kontrahieren als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Der Kontrakt ist das Endresultat, worin sie sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben. Gleichheit, denn sie beziehen sich nur als Warenbesitzer aufeinander und tauschen Äquivalent für Äquivalent. Eigentum, denn jeder verfügt nur über das Seine. Bentham, denn jeden von den beiden ist es nur um sich zu tun. Bei allem Spott sind sich die Klassiker darüber im Klaren, dass die bürgerliche Gleichheit ein Fortschritt ist. Denn die Freiheit und Gleichheit auf dem Markt wird in der Form des allgemeinen Gesetzes verkörpert, das auch jenseits des Marktgeschehens Geltung beansprucht. Die Form, die Gleichheit und Freiheit der Marktteilnehmer verbirgt, drängt zur Ausdehnung auch auf die Rechtsverhältnisse der Staatsbürger. Das bedeutet zweierlei. Erstens werden die alten feudalen Privilegien abgeschafft. Zweitens bindet die Rechtsform die Exekutive, was sich als zivilisatorischer Fortschritt gegenüber dem ungebundenen Willen des Monarchen, der sich selbst an seinen Willen nicht gebunden fühlte, bedeutet. In dieser Richtung argumentiert Engels, wenn er schreibt: Friedrich Wilhelm will die Repräsentation nicht aufheben oder verweigern, er will nur nicht, dass der Staatsbürger als solcher vertreten sei. Er arbeitet auf eine Repräsentation der Stände hin, wie sie in den preußischen Provinzialständen schon teilweise ausgeführt ist. Kurz, er kennt keine allgemeinen, keine staatsbürgerlichen, keine Menschenrechte, er kennt nur Korporationsrechte, Monopole und Privilegien. Und das kritisiert er natürlich. Ich lasse jetzt einen Teil raus, weil der vielleicht dann die Zeit nicht einhalten kann. Kommen wir zu Recht und Gewalt. Offenkundig ist das Verhältnis von Recht und Gewalt. Max Weber definiert: Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwangs für die Durchführung der Ordnung in Anspruch nimmt. Er definiert den Staat also über das Gewaltmonopol, das in der Tat auch ein Essential der juristischen Staatsdefinition ist. Das Gewaltmonopol steht immer hinter dem Recht, gleichsam als Drohpotenzial. Wenn das gerichtliche Urteil nicht befolgt wird, wird in letzter Konsequenz physischer Zwang angewendet. Der Gerichtsvollzieher rückt dem Schuldner mit der Polizei auf die Bude. Kant formuliert das explizit: Der Zwang, das heißt die Ausübung des Gewaltmonopols gegenüber dem Rechtsbrecher, schränke zwar die individuelle Freiheit des Rechtsbrechers ein, beginnt die Argumentation, stelle aber mit dem Recht die allgemeine Freiheit wieder her. Deshalb folgert Kant kurz, Recht und die Befugnis zu zwingen bedeuten also einerlei. Das Gewaltmonopol schafft auf der einen Seite ein Herrschafts- und Unterdrückungspotenzial, das die Freiheit des Einzelnen potenziell immer gefährdet. In der kapitalistischen Gesellschaft hat der staatliche Gewaltapparat zudem eine historisch unvergleichliche Effizienz erlangt. Das sollte man kurz mal bedenken, wenn man über Revolutionen nachdenkt. Die Effizienz der bürokratischen Unterdrückung hat das NS-Regime der Welt eindrücklich vor Augen geführt. Die Monopolisierung der Gewalt durch die Nationalsozialisten bedeutete für die zu Feinden erklärten Teile der Bevölkerung die Katastrophe bis zur systematischen Vernichtung. Voraussetzung der Gewaltexzesse war ohne Zweifel das staatliche Gewaltmonopol. Außerdem haben sich die Gewaltapparate, Polizei, Militär und Geheimdienste ein Waffenarsenal und Techniken zugelegt, die ihnen eine flexible Response auf alle erdenklichen Stufen des Angriffs, der Subversion oder des Widerstandes erlaubt. Allein die Überwachungstechniken der Gegenwart lassen schon die Stasi als Amateure dastehen. Die nackte Gewalt des Staates, die immer auch hinter dem Recht steht, lässt den Schrecken in die Glieder fahren. Engels schreibt zu den Voraussetzungen der Staatsentstehung: Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen Gewalt, welche nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden Bevölkerung. Da wird nicht nur das Gewaltmonopol als Essential des Staates bestätigt, da klingt auch Kritik an und die Romantik der Volksbewaffnung. Aber die Volksbewaffnung in den USA lässt sich kaum als Idealbild vorstellen und die Volksbewaffnung in der Schweiz hat keineswegs besonders progressive Implikationen. Die andere Seite. Das Gewaltmonopol beansprucht zumindest, die private Gewalt zu beenden. Bis in die Neuzeit wurden Konflikte durch Fehde, Blutrache und auf anderen gewaltsamen Wegen ausgetragen. Erst Maximilian I. hat auf dem Wormser Reichstag von 1495 die Fehde durch den ewigen Landfrieden endgültig verboten, indem er insbesondere die Reichsstände dazu bewegte, auf den Einsatz von Gewalt zur Beilegung von Streitigkeiten zu verzichten. Auch Gerichtsurteile oder Schiedssprüche wurden mangels staatlicher Durchsetzung mittels privater Gewalt eingelöst, soweit die obliegende Partei entsprechende Gewaltmittel organisieren konnte. Kurz, die legitime Ausübung privater Gewalt begründet im Zweifel das Recht des Stärkeren. Und der konfliktfreie Zustand erscheint eher als hinduistische Vorstellung vom Nirvana, denn als Vision einer postkapitalistischen Gesellschaft. Der Schrecken des Gewaltmonopols wird folglich nicht aufgehoben durch eine Rückkehr zur individuellen Bewaffnung, sondern durch eine rechtliche und demokratische Einbindung. Die Negation der Besonderung der öffentlichen Gewalt ist nicht zu denken als allgemeine individuelle Gewalt, sondern dort, wo sie nicht abgebaut werden kann, als Rückgabe der öffentlichen Gewalt an die Gesellschaft, das heißt durch die gesellschaftliche institutionalisierte Kontrolle, rechtliche Bindung und demokratische Ausübung der auf einer höheren Stufe der Zivilisation wahrscheinlich dennoch nötigen Gewalt. Die Verrechtlichung aller gesellschaftlichen Beziehungen im gegenwärtigen Kapitalismus legitimiert dieses Verhältnis gleichzeitig. Der Mantel des Rechts verschafft auch der Erniedrigung eine Aura des Richtigen und Gerechten. Die gesellschaftliche Beziehung wird objektiviert, vergegenständigt sich und erscheint als objektive, unantastbare Ordnung. Herrschaft, Macht und Gewaltbeziehungen treten in den Hintergrund, werden zu einer undurchschaubaren Rechtsordnung, die noch von Experten beherrscht wird. Die Dialektik von Herrn und Knecht verschließt sich dem Letzteren vollständig, weil der Herr nicht als Person in Erscheinung tritt, sondern in Form einer undurchdringlichen Ordnung als Abstraktum. Abstrakt wie eine Aktiengesellschaft, die ja nur existieren kann, weil sie rechtlich reguliert ist. Das macht die soziale Auseinandersetzung so schwer. Der Gegner ist unkörperlich, er hat kein Gesicht, keinen Körper, sodass die Repräsentanten des Staates die Bundeskanzlerin herhalten muss. So wird der Sack geprügelt, wo doch eigentlich der Esel gemeint ist. Auf der anderen Seite macht die Auseinandersetzung um die Rechtsnorm das gesellschaftliche Verhältnis deutlich. Es wird gleichsam aus dem Dunkeln als Licht befördert, indem es zum Gegenstand zunächst eines juridischen Diskurses wird. Die Medien berichten nicht einfach, auf diese schreckliche Weise werden Flüchtlinge auf Lampedusa behandelt. Gefragt wird vielmehr, ob die europäische Politik und das Recht sich ändern müssen. Es wird nicht einfach über die Managergehälter berichtet, sondern es wird nach den rechtlichen Instrumenten gefragt, um diese zu begrenzen. Das geht nur, weil die hinter dem rechtlich versteckten gesellschaftlichen Beziehungen nicht völlig unzugänglich sind, sondern gesellschaftlich problematisiert werden können. Über den rechtlichen Diskurs werden auch die gesellschaftlichen Beziehungen zum Gegenstand des Diskurses, womit der Diskurs allerdings auch gleich wieder in die engen Bahnen des rechtlichen Diskurses gezwängt wird. Das werdet ihr alle kennen. Es wird nicht gefragt, was ist politisch wünschenswert, sondern was ist eigentlich rechtlich möglich. Diese Begrenzung wirkt allerdings in zwei Richtungen. Sie beschränkt auch die Herrschaftsbeziehungen auf das rechtlich Zulässige. In defensiven Positionen der Subalternen übernimmt das Recht eine Schutzfunktion vor uneingeschränkter Macht, womit die rechtlich eingehegt gleichzeitig legitimiert wird. Darüber sprachen wir schon. Das jetzt wieder was raus. Nämlich die Steuerung und Eigengesetzlichkeit und komme. Die Formanalyse des Rechts besteht darauf, dass Form und Inhalt zusammengehören. In der Form kapitalistisch muss es auch inhaltlich sein. Ist aber der Inhalt widersprüchlich, ein Kompromiss, lässt sich umgekehrt argumentieren, muss es auch die Form sein und vice versa. Unterstellen wir diese Widersprüchlichkeit, dann muss sich die gesellschaftliche Linke den Mühen der Ebenen unterziehen und aschenputtelgleich die Elemente des Rechts sortieren, die eine Welt ohne Herrschaft und Ausbeutung vorscheinen lassen. Es geht in den sozialen Auseinandersetzungen immer darum, den Kompromiss, den das Recht perpetuiert, zu verschieben. Auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft wird das Recht Kompromisse zwischen unterschiedlichen Interessen, Gruppen, Lebensentwürfen und so weiter verkörpern. Aber die Kompromisse werden anders aussehen als in der europäischen Grundrechtecharta, die ein Recht auf Unternehmensfreiheit neu erfunden und normiert hat. Und sie sollten auch anders aussehen als im Grundgesetz, das nicht nur den Religionsunterricht verfassungsrechtlich absichert, sondern auch den Einfluss der christlichen Kirchen auf diesen. Aber es geht nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Wirkung der Form, wie sie diskutiert wurde. Eine Form, die auch Herrschaft legitimiert und gesellschaftliche Beziehungen verdinglicht. Die Negation lässt sich denken als das Zurückholen von Recht und Staat in die Gesellschaft, aber nicht in der Form archaischer Unmittelbarkeit, sondern auf dem Niveau zivilisierter, komplexer Gesellschaften. Der Vorschein gesellschaftlicher Beziehungen jenseits des Herrschaftsmechanismus ist in den Versprechungen der Demokratie, der Rückbindung aller Entscheidungen an die Gesellschaft angelegt, aber das Versprechen ist uneingelöst. Es ist vor allem dort uneingelöst, wo die Wirtschaft auch normativ als autonomes System konstruiert wird und ökonomische Entwicklungen jenseits des politischen und jenseits des gesellschaftlichen Diskurses angesiedelt werden. Bloch betont, es müsse die Sozialutopie mit dem Naturrecht verbunden werden. Es müsse ein Umwerfen aller Verhältnisse, in denen der Mensch ein geknechtetes und ausgebeutetes Wesen ist, auch die Erniedrigung und Beleidigung beseitigt werden, also die menschliche Würde nicht nur formal, sondern material hergestellt werden. Sozialutopie und menschliche Würde. Mit Blick auf das Recht ist dies zu ergänzen. Es müssen Verhältnisse hergestellt werden, in denen der vergesellschaftete Mensch mit den Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung auch die Bedingungen der eigenen Entwicklung selbst bestimmt. Das heißt, Bedingungen, die es ausschließen, dass sich die gesellschaftliche Entwicklung hinter dem Rücken der Individuen und damit auch hinter dem Politischen sich vollzieht. Damit sind wir, würde ich sagen, bei Wirtschaftsdemokratie auch. Nun werdet ihr sagen, typisch Juraprofessor, der muss ja aus eigenem Interesse für das Recht sein, sonst verliert er seinen Job. Aber ihr solltet bedenken, bis es darauf ankommt, bin ich auch schon in Rente. Dankeschön.